Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Mühler sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine selbst, so schwer die sind, die Steine. Die Steine selbst, so schwer die sind, die Steine. Die tanzen mit den munteren Rhein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Wandern, wandern, meine Lust, o wandern. O wandern, wandern, meine Lust, o wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern.